Kundgabe 5345. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.03.1952. Heilungsprozess. Freier Wille. In meinem Heilsplan von Ewigkeit ist alles inbegriffen, was zur Erlösung des unvollkommenen Geistigen dienen kann. Denn um dessen Willen ist alles Sichtbare erstanden, und alles, was geschieht, kann jenem Geistigen zur Höhe verhelfen, wenn es recht ausgewertet wird. Und so können auch geistige Schöpfungen den gleichen Zweck erfüllen, jedoch erst für das in einem bestimmten Reifegrad stehende Geistige, wenn es also die Materie schon überwunden hat und frei ist aus jeglicher irdischen Verformung. Doch die Entwicklungsmöglichkeiten nehmen auch im geistigen Reich kein Ende. Die Seele kann unentwegt höher steigen und ständig zunehmen an Kraft und Licht. Im geistigen Reich ist der Seele der Aufstieg sicher, wenn sie den rechten Weg einmal betreten hat. Auf Erden aber kann die Materie sie immer wieder zurückziehen. Weil die Macht meines Gegners sich noch auf alles erstreckt, was als Mensch auf der Erde zur letzten Reife gelangen soll. Die Materie also ist die Klippe, an der eine Seele scheitern kann. Doch auch das weiß ich seit Ewigkeit und wirke daher auf den Menschen ganz besonders ein, dass er erkennen lernet, was die Materie im Grunde des Grundes ist, auf dass der Mensch sich nicht von ihr beherrschen lasse. Es muss der Mensch bis zum Lebensende die Materie überwunden haben. Das heißt, sie darf seine Seele nicht im geringsten belasten. Die Seele muss sich vollständig freigemacht haben vom Verlangen nach Dingen, die der irdisch-materiellen Welt angehören. Dann kann sie unbeschwert in das geistige Reich eingehen und in geistigen Schöpfungen ihre Aufwärtsentwicklung fortsetzen, die nun die Seele stets mehr und mehr vergeistigt und ihr unermessliche Seligkeiten schafft. Mein Heilsplan von Ewigkeit betrifft also alles Geistige. Nur kann von einer Heilung nur bei den Seelen gesprochen werden, die noch in einer Form gebunden, in der irdisch-materiellen Schöpfung weilen, die noch nicht frei sind und reif für das Lichtreich. Es sind also die irdisch-materiellen Schöpfungen, in denen der Heilungsprozess des Geistigen stattfindet, sowie die Geschehnisse im Erdenleben eines Menschen, die den Willen dessen wandeln sollen und darum ebenfalls eine Heilwirkung haben können. Und heilsam ist nicht zuletzt die Not und das Leid, das der einzelne Mensch zu ertragen hat, wenn dadurch erreicht wird, dass die Seele zu mir findet und dann auch der Heilungsprozess erfolgreich ist. Es gibt kein Mittel, das ich unversucht lasse, so es eine heilsame Wirkung haben kann auf die Seele des Menschen, um seinem Leibestod ein Erwachen im Lichtreich folgen lassen zu können. Doch der Ablauf des Prozesses ist gesetzmäßig bedingt. Er ist nicht willkürlich begünstigt, sondern dem Willen des Menschen entsprechend ist sein Erfolg. Denn der Wille des Menschen wird auch von meinem Gegner beeinflusst und muss sich frei entscheiden. Doch lässet der Mensch alle Möglichkeiten außer Acht, die ihm zur Höhe verhelfen könnten, so besteht er zwar seine Erdenlebensprobe nicht, wird aber unweigerlich nach endlos langer Zeit vor die gleiche Probe gestellt. Und das so oft, bis er sich endgültig entschieden hat für mich. Nur ist seine Erlösung erst das Ergebnis von einem unvorstellbar langen Dasein auf der Erde, das er aber ebenso gut in ganz kurzer Zeit hätte erreichen können, weil es stets nur an seinem Willen, nicht aber an ungenügender Heilsmöglichkeit liegt, wann die Seele zur Reife gelangt. Alles tue ich für meine Geschöpfe, dass sie zu meinen Kindern werden, aber ihren Willen zwinge ich nicht, und also schaffen sie selbst sich ihr Los, sie können gesunden laut Heilsplan von Ewigkeit, wenn sie selbst dazu willig sind. Amen.